Kundgabe 6378. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.10.1955. Kreuzgang. Kreuzträger Jesus Christus. Traget euer Kreuz in Geduld, denn es ist nicht schwerer, als ihr zu tragen fähig seid. Niemand braucht unter seiner Kreuzeslast zusammenzubrechen, weil einer ist, der ihm tragen hilft, wenn er nur diesen einen anruft, wenn er sich seiner Schwäche bewusst ist und vertrauensvoll zu dem hingeht, der ihm Kraft und Stärkung geben kann und es auch tut, so wie er darum angegangen wird. Wer aber glaubt, göttliche Hilfe nicht zu benötigen, wer sich selbst stark genug fühlt, wer keinen Herrn über sich anerkennen will, der wird sehr oft die Last des Kreuzes zu spüren bekommen. Denn durch diese Kreuzeslast wirke ich selbst auf solche Menschen ein, um ihnen den Gang zu mir leichter zu machen, weil ich ihre Anerkennung fordern muss, um ihnen dereinst ein seliges Leben bereiten zu können. Traget euer Kreuz in Geduld, denn ihr gehet dann schon einen Kreuzgang, der für euch zum Segen sein kann. Doch ihr könnet auch aufbrausen und euch empören wider euer Schicksal. Dann seid ihr in arger Gefahr, denn dann seid ihr schon eine Beute meines Gegners, wenn euch auffällig schnell Hilfe kommt, wenn ihr ledig werdet jeglicher Last, denn dann hilft er euch, weil ihr euch gegen mich empöret, der ich euch das Kreuz auferlegte zu eurem Heil. Ich bin für euch den Weg zum Kreuz gegangen. Ich bin selbst unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen, weil es unermesslich schwer war. Aber ich tat es für euch, dass ihr nicht so schwer zu tragen haben solltet, dass es für euch jederzeit tragbar sein sollte. Darum gehe ich als unsichtbarer Kreuzträger neben euch. Und jede hilfesuchende Wendung zu mir wird euch auch mich bereit finden, euch die Last abzunehmen. Doch wer verstockt dahingeht, wer meine Hilfe nicht in Anspruch nimmt, der wird sie stets schwerer empfinden. Aber sein eigener Wille bestimmt die Schwere seiner Kreuzeslast. Und es soll sich der Mensch hüten, durch Unwillen und überhebliche Gesinnung den heranzurufen, der nur auf den Moment wartet, wo er einspringen kann, der aber keine Hilfe bieten, sondern nur euch verderben will. Ich bin euch den Weg vorangegangen und ich fordere euch immer wieder zur Nachfolge auf. Ich habe mein Ziel erreicht, indem ich als Mensch, Jesus, mich vereinigt habe mit dem Vater, der von meinem Körper Besitz nahm und mich mit Licht und Kraft erfüllte. Auch euer Weg kann zu diesem Ziel führen. Auch ihr könntet zu unermesslicher Seligkeit gelangen, wenn ihr euch bemühtet, mir nachzufolgen, was aber auch das Tragen einer Kreuzeslast in sich schließt. Aber ihr brauchet nicht allein zu gehen. Ihr habt in mir immer einen Begleiter, der euch stützt und euch tragen hilft, so wie ihr nur bewusst euch mir anvertraut und meine Hilfe erbittet. Ihr werdet aber wenig Fortschritt erzielen, wenn euer Erdenleben leicht und sorglos ist, wenn ihr nicht durch das Tragen einer Kreuzeslast die Seele von Schlacken befreiet, die ihr sehr lange hinderlich sind, zur Lichteinstrahlung. Von diesen Schlacken sollet ihr eure Seele erlösen, was euch nicht schwerfallen wird, wenn ihr den göttlichen Erlöser, Jesus Christus, um Hilfe rufet. Darum aber lege ich euch Menschen ein Kreuz auf, damit ihr seiner gedenket. Durch die Kreuzeslast will ich euch rufen zu mir, die ihr selbst zu lau seid, den Weg zu mir einzuschlagen. Ich will euch in Erinnerung bringen, was ich für euch getan habe durch meinen Kreuzgang, durch mein Leiden und Sterben am Kreuz. So es euch gut geht auf Erden, gedenket ihr nur wenig meiner größten Liebetat. Erst wenn euch selbst das Kreuz drückt, wendet ihr eure Augen zu mir, und dann erkennet ihr mich auch an, wenn ihr mich um Hilfe bittet. Dann geht ihr bewusst den Weg der Nachfolge Jesu, wenn ihr euch beuget unter meinen Willen, wenn ihr gedenket meines Kreuzganges, meiner unermesslichen Leiden, aber auch meiner Liebe, die sich für euch aufgeopfert hat. Amen.